So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, freie Themennacht. Ihr könnt euch also gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, zu welchem Thema auch immer. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf die erste Anruferin. Das ist die Desiree und die ist 67. Guten Morgen, Desiree. Ja, guten Morgen, Domian. Um was geht's? Ich bin also dabei, irgendwie zu vermüllen. Zu vermüllen? Ja. Erzähl. Ja, ich habe irgendwie so ein Messi-Syndrom irgendwie entwickelt. Irgendwie entwickelt? Ja, ich hatte das schon mal. Da war ich in einer ziemlich schwierigen Lebenssituation. Und dann habe ich auch nicht mehr aufgeräumt. Und dann hat sich das danach wieder gebessert? Das hat sich dann wieder gebessert, ja. Von alleine? Also von allein, ohne, ja. Dann habe ich auch darauf geachtet, dass ich also meine Sachen wegräume und den täglichen Müll, den bringe ich weg, ja. Und seit wann geht es dir jetzt schon wieder etwas schlechter? Ja, seit einem Jahr ungefähr. Ich habe auch niemanden mehr reingelassen. Wie groß ist deine Wohnung? Meine Wohnung ist ungefähr 43 Quadratmeter vielleicht. Wie sieht die Wohnung jetzt heute aus? Guck dich mal um, beschreib's mal so ein bisschen. Ja, die ist also jetzt schon etwas aufgeräumter, weil mir eine Nachbarin geholfen hat. Der habe ich mich geöffnet. Und weil ich auch Panikattacken hatte, ist sie für mich einkaufen gegangen. Das heißt, du verlässt auch kaum die Wohnung? Verlasse kaum die Wohnung. Zu was verlässt du die Wohnung? Ja, ab und zu mal einkaufen. Also, das schon noch. Damit ich sie nicht ständig da bitten muss. Ne? Aber nochmal zur Wohnung. Wie sieht die Wohnung aus? Ja, die Wohnung da, ja, ich habe also das ganze Sofa hier voll, auf dem ich sitze. Was liegt auf dem Sofa? Ja, auf dem Sofa liegen Kartons, Plastikflaschen, Bücher. Mhm. Zeitungen. Auch, ja. Mhm. Und auch auf dem Boden. Kartons, also, die ich nicht mehr zusammengefaltet habe. Ja, okay, dann gehen wir jetzt mal in deine Küche. Die Frau hat zwei Zimmer hat die sich vorgenommen. Und hat da so einen Rundumschlag gemacht und ich habe die Sachen dann in den Keller getragen, die sie aufgeräumt hat. Aber sie wurden... Die ganze Belegfläche hatte ich auch irgendwie voll mit Gerümpel. Es ist Gerümpel, aber du hast gerade gesagt, dass du den Müll, der vergammelt und der stinkt, der kommt raus. Ja, das sind also nur so leere, zum Beispiel so Kaffeetüten oder so. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat, die nicht wegzutragen. Also, aber sonst habe ich keinen akuten Müll, auch wegen Ungeziefer oder so, da habe ich nichts. Das wollte ich gerade fragen. Also es stinkt nein, nicht in der Wohnung? Nein. Es gibt keine Insekten, kein Ungeziefer? Nein, überhaupt nicht, nein. Wie sieht es im Badezimmer aus? Ja, das Badezimmer, da ist nur der Fußboden, wenn ich da... Ich habe also Zeitungen da liegen, auch Bücher. Mhm. Aber ansonsten geht's eigentlich. Also Waschbecken, Toilette und so ist sauber. Machst du, zum Beispiel reinigst du das Waschbecken und die Toilette? Ja, das mache ich, ja. Und reinigst du auch die Spüle, in der du dein Geschirr vielleicht reinigst? Ja, das mache ich auch. Also das ja, ich hab auch eine Spülmaschine. Ach so, also da quillt nicht alles über? Nein, nein. Mhm. Dennoch kannst du ja in der Wohnung gar nicht richtig putzen, saugen, sauber machen. Nee. Es verstaubt ja an allen Ecken alles. Ja, ich habe gedacht, das überwältigt mich. Ich verschwinde einfach, habe ich gedacht. Das ist natürlich blödsinnig, ne? Was hat denn die jetzige Krise ausgelöst? Ja, irgendwo, ich hatte also eine Brustkrebserkrankung und musste dann immer noch zu diesen Nachsorgeuntersuchungen, ne? Bist du operiert worden? Ja, ich bin, ja, Strahlen, Chemo, alles operiert, Operationen. Was ja schon eine schwere Erschütterung ist für einen ja, Menschen. Und dann lebe ich auch allein hier und das war alles, ich meine... Ging es vor der Brustkrebserkrankung, ging es da ganz gut? Da ging es auch nicht so gut, da hatte sich mein Partner von mir getrennt, da ging es auch nicht so gut. Okay, und dann kam auch noch die Krebsdiagnose dazu? Ja, und dann kam diese dazu. Geschichte dazu und dann... Und dann war alles vorbei wieder. Ja. Wie geht es dir körperlich jetzt, heute? Körperlich geht es mir eigentlich ganz gut, nur meine Ängste, die begleiten mich. Ich habe auch versucht, mal irgendwie eine Psychotherapie bei einer Psychologin zu bekommen. Ja. Aber das hätte Monate gedauert. Das habe ich irgendwie nicht durchgehalten. Ja, ne? Das ist immer das Schlimme. Versucht. Ja, das ist das Schlimme daran. Ja, und ich hatte eine gute Psychologin, bei der war ich mal kurzfristig, die ist leider nach Berlin gezogen. Mhm. Und, naja. Du hast gerade gesagt, dass du auch Panikattacken hast. Ja, habe ich auch, ja. Beschreib diese Panikattacken mal ein bisschen eingehender. Die Panikattacken, die gestalten sich so, also ich mache mich jetzt zum Beispiel fertig fürs Rausgehen und kriege das dann nicht hin, irgendwie aus der Tür zu kommen, ne? Mhm. Oder so unterwegs wird es mir speiübel, ich krieg Schweißausbrüche. Wie habe ich mir das vorzustellen? Du hast dich angezogen, stehst raus, stehst und an weiche Knie und mach wieder kehrt. Was genau für eine Angst ist das, die dich dann überfällt? Das ist so eine diffuse Angst. Hast du Angst vor den Menschen, die dir begegnen? Teils. Oder hast du Angst, mit der Realität draußen nicht fertig zu werden, nicht adäquat reagieren zu können vielleicht? Das ist auch möglich, ja. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt 67 in Rente und so. Ich weiß nicht, so minderwertig komme ich mir auch irgendwie vor. Weil du Rentnerin bist? Ja, weil ich auch wenig Geld habe und so. Weil ich also nicht so am Leben teilhaben kann halt auch. Mhm. Was hast du denn früher gearbeitet? Ich habe also überwiegend in der Altenpflege gearbeitet. Du hast überwiegend in der Altenpflege gearbeitet? Ja, witzigerweise habe ich anderen Leuten geholfen. Das macht mich jetzt schon wieder wütend, wenn ich das höre. Du hast vielleicht Jahrzehnte, ja, so lange? Ja, ich habe das auch zum Teil privat, zum Schluss habe ich das auch privat gemacht, weil ich das gesundheitlich nicht mehr konnte. Mhm. Naja, also der Hintergrund ist nur, dass Leute, die wirklich lange arbeiten, in guten und anspruchsvollen Berufen arbeiten, dann im Alter fast in Armut leben müssen. Ja, das ist halt so, weil man ja auch da nicht so kontinuierlich arbeitet. Mhm. Ja, das sind also diese prekären Arbeitsverhältnisse, mhm, die man als Frau öfter hat, dass man genau, Unterbrechungen hatte. Und früher noch mehr als heute. Ja, eben. Ja. Also ich bin nicht die Einzige. Ne? Hast du Kinder? Ja, ich habe einen Sohn. Wie ist das Verhältnis zu dem Sohn? Nein, da möchte ich auch nicht drauf eingehen. Das ist also sehr, sehr schwierig. Achso, also da kannst du auch keine seelische Hilfe erwarten. Nein. Bist du eine einsame Frau? Ja, eigentlich schon. Also das heißt, ich meine, ich beschäftige mich, ich lese gern und so weiter. Also so wirklich total einsam fühle ich einerseits schon, andererseits wiederum nicht, ne? Hast du denn früher, als du auch noch rausgehen konntest, so mehr an Dingen doch noch teilgenommen, die auch im Rahmen deiner finanziellen Möglichkeiten? Ja, ich meine, es gibt ja auch viele Möglichkeiten, die man ergreifen kann. Ich meine, hier zum Beispiel, wir haben hier also ganz gute Möglichkeiten. Es ist also nicht so, dass man jetzt hier auf alles verzichten müsste, ja. Ich finde, Desiree, du machst einen sehr sympathischen Eindruck auf mich. Ja, danke. Wirklich. Und ich glaube, wenn du deine Grundproblematik in den Griff bekommst, dass du auch eine ganz tolle Frau wärst für Ehrenämter, dass du deine Erfahrung, die du im Leben gesammelt hast, vielleicht sogar erst weitergeben kannst in irgendeinem Ehrenamt. Und schon bist du auch wieder unter Leute. Ja, daran habe ich auch gedacht. Ja. Das habe ich auch schon mal gemacht eine Zeit lang. Mhm. Also, ich finde, Bitte? Das hatte sich dann leider zerschlagen. Ja, aber das muss man jetzt, finde ich, im Auge behalten. Ja. Aber der erste Schritt ist jetzt, dass du deine Panikattacken wegbekommst, dass du stabiler wirst, somit auch dieses Messi-Problem, was ja nur marginal und nur temporär auftritt, dieses Messi-Problem. Ja. Und dann musst du rausgehen wieder in die Welt. Ja, ich habe Angst, also total abzudriften. Genau. Und das dann kann man hinterher dann sagen die nachher noch, also ich wäre wohnungsunwürdig, sowas gibt's ja alles. Ja. Und deswegen muss jetzt was. Und wenn ich jetzt die Flüchtlinge sehe und wie die sich nach so einer Wohnung sehnen würden, und ich lasse sie hier verkommen, das ist also wirklich furchtbar. Ne? So. Ich habe mich richtig geschämt heute Abend, als ich die Bilder im Fernsehen gesehen habe. Umso besser, die Bilder von den Flüchtlingen meinst du? Ja, genau. Ja, das ist erschütternd. Ja. Umso besser, dass du angerufen hast. Ja, also ich könnte jetzt echt heulen, weil ich so gerührt bin, dass mich keiner irgendwie in den Keller schickt oder ich meine jetzt so verdonnert oder so, ne? Warum sollte man dich verdonnern? Ja, dass man eben auf mich herabblickt und denkt, also aber Desiree, warum soll man auf dich herabblicken? Du hast du bist in einer seelischen Not. Ja, bin ich wirklich. Was wäre das für ein arroganter Mensch, der auf dich herabblickt dann? Ich rufe wirklich nicht aus, wie man hier im Rheinland sagt, aus Frackigkeit an. Ja. Nein, das ist gut, dass du anrufst. Und jetzt muss was passieren. Das mit den langen Wartelisten ist mir auch immer natürlich bekannt, das Problem. Ja. Dennoch hoffe ich, dass meine Psychologin, die Magdalena, ich möchte, dass du mit ihr jetzt noch weiter sprichst. Ja. Und dass sie dir dann doch noch ein paar Tipps geben kann, wie du schneller und effizienter an eine gute Therapie kommst. Ja. Ja? Ja, ich habe mich dann auch mal in Schlaf geflüchtet, aber das ist es ja auch nicht, ne? Nee, das ist auch keine Lösung. Nein. Desiree, du legst auf, Magdalena ruft dich an und alles weitere im Hintergrund und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, dass du das schaffst. Ja, ich muss das schaffen. Ich möchte das auch schaffen. Ich stehe mir ja selbst im Weg, ne? Ja. Ja, furchtbar. Ich drücke die Daumen, wünsche dir alles Liebe, alles Gute und du legst auf und Magdalena meldet sich gleich bei dir. Ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne, Desiree. Alles Liebe und alles Gute für Dankeschön. Dich. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer. Und ihr könnt auch gerne mailen, domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, vergesst nicht, eure Telefonnummer reinzuschreiben und fasst euch, wenn möglich, kurz in der Mail. Hier ist Andreas und Andreas ist 43. Hallo Andreas. Ja, hallo, schönen guten Abend. Andreas. Oder schönen guten Morgen, besser gesagt. Ich grüße dich. Ja, weswegen rufst du an? Ja, ich habe vor 3 Wochen erfahren, dass ich einen fast 18-jährigen Sohn habe. Oha, das wird mich umhauen. Ja, es hat mich umgehauen. Hat mich wirklich total umgehauen. Wie hast du es erfahren? Ja, das war Zufall. Ich war verheiratet, habe eine 23-jährige Tochter und bin nach der ersten Trennung hier aus dieser Stadt weggegangen und hatte aber innerhalb der Trennungsphase hier noch eine Wochenendbeziehung und bin jetzt nach meiner zweiten Scheidung wieder in diese Stadt zurückgekommen und habe bei einer gemeinsamen Bekannten meine damalige Wochenendbeziehung wieder gefunden und stand da und habe gesagt, Mensch, wir kennen uns doch. Ja. Und dann kam der Sohn zur Tür rein und ich habe den Jungen gesehen, Anfang diesen Jahres, der war 17, und habe den Jungen gesehen und habe mich gesehen mit 17 Jahren. Ohne dass du wusstest, dass es dein Sohn ist? Richtig. Ich habe nur überlegt, wie habe ich mit 17 ausgesehen und auf einmal steht der vor mir. Und war das übrigens ein Zufall, dass die ehemalige Wochenendbeziehung-Affäre dort anwesend war? Richtig. Das ist die Nachbarin von meiner damaligen Bekannten, die ich vor über 20 Jahren hatte. Das ist ja verrückt. Wie, und dann kam der Sohn rein und wie ging es dann weiter? Ja, ich habe den Sohn gesehen. Erst habe ich die Mutter gesehen und habe gesagt, Mensch, die Frau kennst du doch. Und sie hat mich genauso angeguckt und mit den so innerlich gedacht wohl, Mensch, den Typ, den kennst du doch. Und dann kam der Junge zur Tür rein und dann war mir alles klar. Und dann bin ich auf dem Balkon raus, habe eine geraucht, die wie? Mutter kam dazu. Da war es dir schon klar? Da muss was von damals... Richtig. Ach. Und dann habe ich mich mit seiner Mutter auf dem Balkon unterhalten und habe, ich muss mich mal ganz kurz umdrehen, ich habe meinen Fernseher auf lautlos, aber ich sehe das Bild im Hintergrund, aber das ist so zeitverzögert. Das, guck gar nicht hin, das verwirrt nur. Genau. Ja. Ja, und dann habe ich mich mit seiner Mutter unterhalten. Ich sage, sag mal, kennen wir uns? Ja, sagt sie, Andi, vor 19 Jahren, vor 18 Jahren. Ich sage, ja. Mensch, sagt sie, wir hatten mal. Ich sage, ups. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe ja damals in Trennung gelebt. Also ich bin ja meiner Frau damals nicht fremdgegangen in dem Sinne, aber sie war ja auch in einer Festbeziehung. Mhm. Sie ist ihrem damaligen Lebensgefährten fremdgegangen, nämlich mit mir. Okay, aber erzähl mal weiter. Dann hat sie gesagt, ja, wir hatten ja. Und hat sie dann gleich gesagt, ja, und das ist das Resultat, was da draußen... Nein. Der damalige Lebensgefährte, der ja auch in Frage kommt als Vater dieses Kindes, der hat vor 10 Jahren ungefähr Selbstmord begangen, der lebt also nicht mehr. Und sie wusste halt selber nicht, wer ist es, er oder ich. Ach so. Und jetzt im Laufe von Anfang diesen Jahres bis zum heutigen Tage ist diese Verbindung immer wieder aufgefrischt und enger geworden. Jetzt nicht sexuell mäßig gesehen, sondern nur so freundschaftlich mäßig gesehen. Moment, habt ihr denn an dem ersten Tag, als ihr euch da getroffen habt, habt ihr da schon darüber gesprochen, das könnte eventuell dein Sohn draußen im Nebenzimmer sein? Nein, am ersten Tag gar nicht. Wir haben nur die Telefonnummern ausgetauscht und haben uns dann... Aber du hattest schon so ein Gefühl. ...später nochmal telefoniert und haben uns dann unterhalten und da habe ich dann gesagt, Mensch, bist du dir sicher, dass der Junge nicht wirklich... eventuell von ihm oder von mir, nee, sagt sie, ich weiß es nicht, von wem ist das Kind. So, jetzt hast du mir gerade gesagt, du hast vor 3 Wochen erfahren. Daraus Richtig. Schließe ich jetzt, ihr habt einen Test gemacht? Ganz genau. Die Freundschaft ist jetzt nach und nach wieder aufgeflammt und mittlerweile haben wir es dann soweit auf die Spitze getrieben, dass ich gesagt habe, ganz ehrlich, guck mal, hier sind Fotos von mir aus meiner Kinderzeit. So habe ich mit 17 ausgesehen, so sieht dein Sohn mit 17 aus. Mhm. Ich sage, siehst du da eine Ähnlichkeit? Ja, sagt sie, ich sehe eine Ähnlichkeit. Ich sage, dann lass uns bitte einen Test machen. Habt ihr den Test auch schon mit Wissen des Sohns gemacht? Ja. Ja. Wie macht man denn so einen Test? Nimmt man dem Sohn irgendwie eine Speichelprobe oder wie geht das? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Über Haarproben, die man aus einem Kamm rausnimmt oder eine benutzte Zahnbürste oder halt auch wirklich, so wie wir es gemacht haben, ganz, ganz wissentlich. Mhm. Wir sind in der Apotheke gegangen, haben uns einen Vaterschaftstest in der Apotheke gekauft. Das kostet knapp 200 Euro. Ja. Da gibt es Wattestäbchen drin für die Mutter, für den eventuellen Vater, also mich, und das entstandene Kind. Mhm. Er war mit dabei. Wir haben diese Speichelproben genommen und haben das dann eingeschickt. Aha. Das läuft über ein Institut in Holland. Ja. So war es in unserem Fall. Und dann dauert das ungefähr 10, 14 Tage und dann kommt ein Brief und in dem Brief steht das dann drin. Sehr aufregende Zeit, stelle ich mir vor. Und ich stelle mir sehr aufregend vor, wenn dann irgendwann der Brief kommt und man macht den auf. Habt ihr den zusammen? Wir haben es ganz einfach gemacht. Wir haben uns, als das Ergebnis kam, zusammengesetzt und haben ihm den Brief gegeben mit den Worten, du hast die Möglichkeit, entweder zerreißt das Ding und vergiss es oder mach's auf und du weißt es. Und wie lief das denn ab? Ihr habt zusammen gesessen, er hat den Brief aufgemacht. Richtig. Vor euren Augen. Er wusste also von Anfang an, worum es geht. Klar. Bevor du erzählst. Wir haben miteinander ein Freundschaftsverhältnis zu dritt aufgebaut. Ja. Und er hatte kurz überlegt und hat den Brief aufgemacht, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, ich habe meinen Vater gefunden. Ich nicht mehr reinzugucken in den Brief, weil in dem Moment wusste ich ja, was gemeint ist. Was war in dem Moment in dir los? Ich weiß es gar nicht. Also hast du geheult? Von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, alles in einem. Alles, wirklich alles in eins. Hast du geweint? Ja. Ja. Er auch? Ja. Sie auch? Sie war, glaube ich, kurz davor. Haben alle da gestanden und haben geweint? Richtig. Jetzt ist mein Problem aber, ich habe aus erster Ehe eine Tochter, die ist jetzt schwanger, die weiß noch nichts davon. Meine Mutter, die weiß auch noch nichts davon. Meine Mutter ist schwer krank, liegt momentan im Krankenhaus, wird wohl übernächste Woche entlassen. Ich weiß nicht, wie soll ich es meiner Familie erzählen? Welche Erkrankung hat deine Mutter? Eine ganz, ganz schwere Lungenerkrankung. Seit über 10 Jahren ist rund um die Uhr am Sauerstoffgerät und ist sie jetzt in einer lebensbedrohlichen Situation? Nein. So schlimm noch nicht. Aber sie wird auch nicht mehr gesund. Nein, sie wird definitiv nicht gesund. Die Krankheit ist seit 10 Jahren da und sie lebt seit 10 Jahren mit dieser Krankheit und es wird definitiv nicht besser. Wie heißt die Erkrankung? COPD. Ah ja. Darüber haben wir hier auch schon oft gesprochen. Das ist eine sehr schwere Erkrankung. Richtig. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter, Andreas? Momentan sehr, sehr schlecht. Warum? Das basiert auf der zweiten Ehe, die ich hatte, und auf dieser Scheidung, die ich hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, die möchten wir jetzt hier nicht erläutern, weil dann wird es nämlich die Sendung sprengen. Dann gehen wir erstmal zu den anderen, also deine Tochter zum Beispiel. Was spricht dagegen, es deiner Tochter zu erzählen? Meine Tochter und ich, wir haben auch ein relativ gutes Verhältnis. Momentan auch so ein bisschen schwierig aufgrund von großer Entfernung, die wir zueinander haben. Wir schreiben miteinander, wir telefonieren miteinander, aber ich mag das nicht am Telefon mit ihr besprechen oder ich sag mal jetzt schriftlich über Facebook mit ihr besprechen. Also gut, aber da kann man ja irgendwas. Da kann man ja einpacken, wird da hinfahren, aber ja, ich selber habe auch gesundheitliche Probleme. Ich bin eingetragener Schmerzpatient. Meine Wirbelsäule ist kaputt. Ich habe kein Auto. Ich kann jetzt nicht mal eben quer durch Deutschland fahren und okay, das kommt ja, das kommt ja. Worten so, und das ist dein Bruder, dann zeigt die mir einen Vogel. Okay, das kommt ja jetzt auch nicht auf einen Tag oder auf eine Woche oder vielleicht auch auf einen Monat an, nachdem so lange niemand Bescheid wusste. Aber ich rate dir dringend, dass du das kommunizierst in deiner Familie. Das ist jetzt auch deine Familie. Der Junge ist auch deine Familie. Ja, natürlich. Das bist du ihm auch schuldig. Ich bin mega stolz auf den Jungen. Ja, das bist du ihm ja auch schuldig. Guck mal, wie schlimm, wenn er mitbekäme, dass du ihn irgendwie versteckst vor deinen Leuten. Nein, das ist auf gar keinen Fall. Du musst ja stolz auf ihn sein. Und die Situation mit deiner Mutter ist jetzt schwierig, ist schwer zu beurteilen, wie krank sie ist, wie sie das verkraftet. Aber es ist ja keine schlechte Nachricht. Es ist ja eine schöne Nachricht. Da ist jetzt noch ein Enkelkind dazugekommen. Das ist doch toll. Das muss man doch eigentlich bejubeln. Ja, im Endeffekt ist es schon richtig. Nur ich weiß nicht, wie ich das jetzt anstelle, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass meiner Mutter noch irgendwie ein Rückschlag passiert oder... Okay, das muss man jetzt mal musst du abwägen. Ich weiß es nicht, wie... Bist du in Kontakt mit den Ärzten, die deine Mutter betreuen? Nein. Mit den Krankenhäusern, das funktioniert so halbwegs, weil der eine Arzt, der lässt sich drauf ein, wenn ich anrufe und sage, ich bin der Sohn, okay, dann kriege ich eine Auskunft. Und der nächste Arzt, ja, am Telefon können Sie mir okay. viel erzählen. Okay, ich dachte, es gäbe einen Morgen wieder an. Okay, gut, dann geht das nicht. Das ist jetzt schwer für mich einzuschätzen. Ich finde allerdings, wenn du kannst es ja mal abwägen, wenn eine gute Situation in den nächsten Wochen da ist und deine Mutter recht stabil wirkt, dann kannst du das Thema ja mal ansprechen. Ja, ich hoffe ja, dass sie jetzt wirklich übernächste Woche wieder zu Hause ist. Ja. Sie hat ja noch ihre eigene Wohnung, ihren eigenen Haushalt. So. Dass ich dann wirklich mal den Jungen einpacke. Ich nenne jetzt absichtlich keinen Namen. Ich sage immer wirklich bloß der Junge. Und da mal hinfahre, weil das ist nicht weit weg von hier. Ja, Andreas, das sind über 100 Kilometer. Also das kann man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sprich Zug mal erreichen. Ja. Dann fahre ich mit ihm mal rüber zu meiner Mutter. Ja, Moment. Das würde ich nicht machen. Ich würde nicht gleich den Jungen mitbringen. Du musst ja nicht gleich überrumpeln. Erzähl es ihr erstmal. Und dann fragst du. Oder so, dass ich erstmal anrufe, wenn sie zu Hause ist, über einen eigenen Telefonanschluss und ihr erstmal die Info vorab gebe. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, vielleicht nicht über Telefon, dass du erstmal mit ihr richtig redest und dann als nächsten Schritt du fragst, ob sie denn gern auch den Enkel so mal kennenlernen möchte. So würde ich es machen. Oder so, das ist vielleicht noch besser. Andreas, also wie auch immer, versuche das auf jeden Fall gut zu kommunizieren in deiner Familie. Ich beglückwünsche dich zur plötzlichen Vaterschaft von einem 18-jährigen Jungen. Ja, danke schön. Und und wünsche dir jetzt ein gutes, neues, zusätzliches Familienleben, was da jetzt entsteht. Und du hast ja auch wieder guten Kontakt zu der Mutter von ihm. Also ist ja eigentlich fügt sich das Ganze ja. Ja. Ja. Ja, ich bedanke mich für die Hilfe, die ich von dir hatte jetzt. Wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön, Andreas. Dir auch. Und alles Gute. Ja, ebenso. Tschüss. Und für den Rest deiner letzten Sendezeit, weil Ende nächsten Jahres, habe ich gehört, ist Feierabend, da kommt nichts mehr. Genau. Aber bis dahin ist noch viel Zeit. Ja, schade. Vielleicht hören wir uns bis dahin nochmal. Und ich würde mich freuen, wenn ich dann nochmal dich auf den Laufenden halten darf. Das wäre sehr schön. Das würde mich interessieren, Andreas. Zunächst alles Gute. Jo, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 1:22 0800 220 50. Freitemennacht heute und hier ist Sandra. Sandra ist 32. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Domian. Ich grüße dich. Sandra, schön, dass du da bist. Ja. Über was reden? Aufgeregt. Bitte? Ein bisschen aufgeregt. Ach, gleich vorbei. Gleich vorbei. Über was reden wir? Ja. Ist jetzt ein bisschen schwierig umzuschwenken nach diesen etwas ernsteren Themen. Ich habe mir mit wachsender Begeisterung die Aussagen zum Thema Fetisch angehört. Mhm. Und da geht das auch bei mir so ein bisschen hin. Ich wollte eigentlich mal so ein bisschen eine Lanze für das Thema brechen. Ich habe also einen Lebensgefährten, der gleich zwei Fetische hat und die auch mit mir auslebt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, das ist so ein bisschen so eine, ich sag mal vorsichtig, Kurabhängigkeit entstanden. Das eine ist einfach ein Fußfetisch, den er hat. Mhm. Er steht auf deine Füße? Richtig, genau. Er mag es halt, wenn ich jetzt den ganzen Tag am besten in den gleichen Schuhen, in den gleichen Socken rumgelaufen bin, mich dann von ihm fesseln lasse, auf den Bauch lege und er darf mir dann die Schuhe ausziehen und meine Füße kitzeln. Mhm. Liegt dann dabei hinter mir und das ist für ihn ihm also sehr gut. Das ist für ihn das Größte. Und ja, das haben wir ja schon am Mittwoch auch gehört, dass bei bestimmten Fetischisten in dieser Richtung der Geruch, der für viele sehr unangenehm ist, eben nicht unangenehm ist, sondern sogar erregend wirkt. Genau, das ist für ihn was ganz, ganz Tolles. Ist dir das nicht peinlich, wenn er dir da an deinen Füßen rumfummelt? Also ich kann zum Glück solche Fragen so ein bisschen ausblenden. Ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich auch gesagt habe, gefesselt und ich weiß nicht und ich bin einfach sehr kitzelig und hinterher will ich weg und ich kann nicht und dieses ganze Drumherum, was man sich so an Gedankenkarussell dann zusammenbasteln kann. Mhm. Und dann habe ich aber einfach mal den Sprung gewagt und habe gesagt, okay, du vertraust ihm, ich kann ihn jederzeit stoppen und jetzt hat er leider ein Problem. Ich habe nicht so die wahnsinnig schwitzigen Füße, mhm. wie er das vielleicht gerne hätte. Mhm. Was einfach zwischendurch mal schön ist, dann wird man mit neuen Schuhen experimentieren, was natürlich für eine Frau wiederum ganz toll ist. Ne? Also endlich mal jemand, der da so ein bisschen die Leidenschaft teilt. Kommst du immer gut zu neuen Schuhen? Genau, das ist so ein bisschen der Vorteil. Und ja, ich habe einfach festgestellt, wenn wir das nicht machen, mir fehlt so ein bisschen was. Aha. Also hast du dich arrangiert damit? Ich habe mich arrangiert, weil was ich einfach toll finde oder was mir gut tut, ist dieses Lachen dabei, weil ich, wie gesagt, extrem kitzelig bin. Mhm. Und dann ist es einfach mal schön, wenn man mal einen harten Tag hat oder stressige Anfahrt oder was auch immer. Man darf einfach mal lachen. Ich verstehe. Aber das turnt dich sexuell null an. Es turnt mich null an. Null. Ja. Ich meine, ich finde das schön, wenn man mal die Füße massiert kriegt. Welche Frau findet das nicht? Ja. Ne, aber das war es dann auch schon und das ist einfach nur dieser Effekt, okay, es gefällt ihm, es tut ihm gut, mich trifft es nicht, mich stört es nicht. Aber ihn erregt also, es dann sexuell schon? Ihn erregt es, will ja. er denn dann auch weiter irgendwas Sexuelles mit dir machen, wenn er erstmal dann in Stimmung gekommen ist? Also er kommt dabei bis zum Orgasmus. Oh. Und ja, doch. Und wenn er das also, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, geschafft hat. Ja, Moment, also Mann, er kommt zum, wie kommt er zum Orgasmus? Er liegt. Also ich selber, ich habe es nie gesehen, weil ich habe eine Augenbinde auf. Ich liege also auf dem Bett ausgestreckt. Mhm. Er liegt hinter mir und kitzelt meine Füße. Und ich gehe mal davon aus, dass er sich dann an den Laken reibt oder ähnliches. Also das so. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil er halt beide Hände benutzt, um meine Füße zu kitzeln. Ja. Dann muss er schon irgendwie sich da was eingefallen lassen haben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt er immer dann zum Höhepunkt. Genau, richtig. Was ist der zweite Fetisch? Der zweite Fetisch ist dann das Nachfolgende, das ist sein Oralfetisch. Also er liebt es unheimlich, mich zu lecken. Und das auch wirklich 3-4 Stunden am Stück. Und, Moment. 3-4 Stunden? Ja, genau. Das ist wirklich eine Hammerzeit. Ja, also ich muss auch sagen, es fing anders an. Also logischerweise, ich habe das früher so, naja, okay, gut, im Vorspiel, okay. Aber auch bitte nicht zu doll, weil könnte ja unangenehm werden. Und, wir sprechen über die Vagina. Richtig, genau. 3-4 Stunden. Ja, genau. Mhm. Aber wenn das jemand richtig macht und richtig kann, dann geht das irgendwann. Also es ging nicht sofort. Ne? Das hat jetzt irgendwie fast 4 Jahre gedauert. Oder? da habt ihr weil wir es auch nicht regelmäßig gesehen haben, eine Zeit lang. Es ist halt so einfach so, dass man sich dran gewöhnen muss. Mhm. Ich könnte jetzt auch nicht von heute auf morgen Marathon laufen, so ist es da genauso. Ja, also du musstest das richtig trainieren, damit du das aushältst und schön findest. Ich muss das lernen zuzulassen, das ist der Punkt. Hast du denn währenddessen ein oder mehrmals einen Orgasmus? Mehrfach. Mittlerweile ist das so ein Gefühl, ja, wie man sich so eine Welle vorstellt. Ne? Also das läuft mal auf den Strand auf und dann kommt direkt die nächste Welle danach und das ist so ein Gleiten, so ein Schweben dadurch, bis irgendwann dann mal so ein Riesenbrecher kommt, wo ich dann sage, so stopp, Schatz, jetzt hör bitte auf. Aber das sind doch 30, 40 haben wir mal gezählt. 30, 40? Wir haben auch mal einen Turmband mitlaufen lassen, das war sehr interessant. Das hätten wir gleich mal einspielen können hier. Dann hätten wir hier über eins live. Dann wäre die Sendung, glaube ich, verboten worden, schlagartig. Nee, lass mal. Nein, also die Nachbarn wissen auch mal Bescheid. Das geht nicht leise ab. Wenn er 4 Stunden da mit dir zugange war, schläft er dann auch dann noch mit dir als I-Punkt auf alles? Nee, weil da ist einfach dann meistens irgendwo so ein Punkt, weil er dann sagt, ich habe keine Kiefermuskeln mehr. Und ich dann sag, Schatz, vergiss es, ne? Und nur noch Bett trockenlegen, weil das ist halt immer recht nass dadurch hinterher. Nur noch Bett trockenlegen und dann lass uns schlafen. Aber weil dann das kommt, ist einfach auch anstrengend. Dann kommt er ja bei dieser Aktion gar nicht. Oder onaniert er dabei irgendwie? Er hatte vorher seine Füße. Also er hat vorher meine Füße bekommen und dann habe ich dann quasi meinen Part, obwohl ich sagen muss, er kann sich dabei auch selber befriedigen. Okay. Also er kann dabei auch zum Höhepunkt kommen, wenn er nicht leckt. Und aber das geht ist ja nur, nicht schön. Das geht ja nur, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn man sich wirklich sehr liebt und sehr begehrt. Ja. Das ist bei euch der Fall. Richtig, ja. Es ist halt auch dieses Aneinandergewöhnen, sag ich mal, diese Bereitschaft von ihm, mich an diesen Punkt zu führen und zu sagen, okay, gut, da ist deine Grenze, aber wir können, es gibt da so ein paar Tricks, wir machen einfach mal weiter, ohne mir zu schaden. Mhm. Er ist also sehr, sehr fürsorglich und ging da nie mit der Brechstange dran und das hat halt, setzt auch natürlich ein unheimliches Wissen voraus, ein unheimliches, also diesen Fetisch hat er auch schon jahrelang und das kommt mir jetzt zugute. Es setzt Wissen voraus und es setzt auf der anderen Seite sehr viel Vertrauen dann voraus, oder um sich so von deiner Seite aus jetzt so fallen lassen zu können. Ja, selbstverständlich. Es ist mir zwischendurch auch mal wirklich peinlich gewesen. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht, weil ich halt auch ein bisschen Angst hatte, ich sag mal, so eine Sucht zu entwickeln. Weil ich habe gemerkt, mich selber zu befriedigen geht nicht mehr so richtig gut, weil da fehlt einfach was. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich hin und sagt, ach Schatz, du könntest du mal bitte, ne, weil das passt irgendwie bei so einer Marathonveranstaltung einfach nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen so ein Unding. Und es war halt einfach so ein Knackpunkt war einfach, dass er das mal eine Stunde gemacht hat. Und ich am Anfang dachte, verdammte Scheiße, irgendwie, das war es jetzt nicht. Und auch Mensch, Fantasie und komm und du müsstest doch jetzt mal kommen, damit er wenigstens ein tolles Gefühl hat, weil er das jetzt da sich da abrackert. Und er mich dann hinterher eingrinst und sagt, na, bist du gekommen? So, nö, ja, solltest du auch nicht. So. Und dann lach ich natürlich da, ne? Wie lange seid ihr zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Wie war deine Sexualität vor diesen 4 Jahren? Von jetzt aus betrachtet langweilig. Also eine relativ normale Sexualität. Eine ganz normale Sache. Ich habe zwar viel ausprobiert, auch mal mit SM experimentiert, beide Seiten mir angeguckt, auch mal Swingerclubs durchgemacht. Also so einen groben Querschnitt habe ich mitgenommen. Gibt es inzwischen euch, ich sehe dich immer zu, nur irgendwie da so liegen, gefesselt oder wie auch immer, gibt es auch den normalen Geschlechtsverkehr zwischen euch beiden? Ja, den gibt es. Den gibt es auch. Nicht zu selten. Also es ist einfach nochmal eine Spielart dazwischen und eine Sache, die halt auch viel mal ausbügelt. Also ich glaube, weil er auch mal sagte, du kannst das ruhig benutzen. Ne? Also ich könnte jetzt wahrscheinlich sein Auto aufs Dach legen und sagen, du Schatz, ich hatte einen tierischen Unfall, ich habe dein Auto aufs Dach gelegt, aber die 20 Kilometer von der Unfallstelle bin ich zu Fuß gelaufen, willst du die Füße haben? Und dann wäre das nicht ganz so schlimm. Also das klingt jetzt manipulativ, aber er hat ja dieses Vertrauen, dass er sagt, setz das ruhig ein, wenn du das möchtest mit dich und überrasch mich mal damit. Ne? Und wenn ich ihn natürlich dann mal anschreibe auf der Arbeit, mal, ich habe heute die und die, ne? Schuhe an oder so, dann... Aber es geht immer um Schuhe. Oder hast du auch so, so Lack- und Ledersachen, so, was man also so als die, Fetisch, Kleidung? Die Idee, die jetzt dazu kommt, sind halt nur Latexstrümpfe, weil die halt nochmal eine Ecke dichter sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass er jetzt sagt, ich brauche jetzt Lack und Leder unbedingt. Was wir halt haben, ist halt etwas dominanter veranlagt, dadurch auch dieses Fesseln. Aber es läuft also auf eine liebevolle Art und Weise hinaus. Ne? Also es ist, Mensch, Sander, das ist doch wunderbar, dass sich da zwei Leute gefunden haben, die genau jetzt auch so Spaß an solcher etwas ungewöhnlicheren oder extremen Sexualität haben. Und ihr seid ein Liebespaar, ist doch perfekt. Also schöner kann es ja gar nicht gehen. Also das Extrem, das irritiert mich jetzt ein bisschen, aber... Naja gut, was heißt extrem? Es ist schon eher ungewöhnlich. Also ich bin der Meinung, man sollte vielleicht einfach auch mal darauf hören, weil wie gesagt, ich konnte mir am Anfang auch nichts drunter vorstellen und habe gedacht, gut, dann liege ich hinter im Bett und penne und der schnüffelt mir an den Socken rum oder was man da für Fantasiebilder entwickelt und es ist halt vielleicht einfach nicht mal wert, mal hinzugucken. Aber auf jeden Fall stelle ich mir auch vor, dass ihr so im Laufe der Woche viele, viele, viele Stunden mit Sexualität beschäftigt seid. Gedanklich auf jeden Fall und wie gesagt, es rettet auch mal was und es ist halt immer auch mal eine Abwechslung drin, ne? Das ist also auch, das zieht sich wirklich so durch, wenn man sagt, komm, wir gehen mal tanzen. Oh ja, toll, ich sag, hast du jetzt wirklich Lust auf Tanzen? Nee, aber ich weiß, dass du dann schwitzt. Ja, super. Aber er geht mit, ja. Aber ganz konkret gefragt, an wie vielen Tagen in der Woche habt ihr wirklich dann realen Sex, in welchen Variationen auch immer, wie du es gerade beschrieben hast? An wie vielen Tagen? Täglich. Bis zu 2 Mal, ja. Also gut, jetzt natürlich diese 4-5 Stunden, man gehen in der Woche einfach nicht. Ja, aber da kommt schon einiges zusammen. Ja. Ja, aber es ist halt auch, man bleibt immer im Dialog, man beschäftigt sich immer miteinander. Und das macht, glaube ich, auch viel aus. Also Sandra, das war nochmal ein Nachklapp zur Fetisch-Sendung von Mittwoch. Ich danke dir, dass du uns ein bisschen aus eurem Leben erzählt habt. Vielleicht hat der ein oder andere da jetzt ein bisschen eine Inspiration rausgenommen, man weiß es nicht. Ich hoffe es, ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich danke, ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön, ich dir auch. Tschüss. Danke, ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1.35 Uhr und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche Mittwoch vorstellen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Ekel. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich vor sich selbst ekeln. Dann mit Leuten, die etwas extrem Ekelhaftes erlebt haben oder die etwas tun, was andere Menschen ekelhaft finden. Und so ganz generell Frage an euch alle, wovor ekelt ihr euch am meisten? Thema Ekel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Bin sehr gespannt, was da alles so kommen wird. Ihr könnt wie immer per Mail euch anmelden, domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung anrufen oder natürlich auch während der Sendung. Freie Themennacht heute. Peter ist hier. Peter ist 56. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Peter. Es ist ja irre. Ich bin nervös wie Hulle, aber ich hoffe, dass es gleich widerlegt. Sag mal ein Stichwort, um was es geht. Ja, es geht darum, ich bin rechts Oberschenkel amputiert und links Unterschenkel amputiert seit 2007. Wie kommt das? Ich habe das von meinem Vater vererbt. Das ist so eine Art Durchblutungsstörung. Das sind schlechte Venen, dickes Blut. Und dann ging das nicht anders? Es war nicht zu reparieren. Ja, ich war insgesamt anderthalb Jahre im Krankenhaus. Mhm. Wir haben versucht, da Übergänge, Venen neu einzusetzen, aber es hat nicht funktioniert. Und waren halt höllische Schmerzen. Also es war schon krass. Und nachher habe ich schon fast drum gefleht. Macht's einfach runter, weil ich habe also Tage, wochenlang nicht geschlafen und das war schon schlimm. Hast du denn 2007, bist du amputiert worden, sagst du? Ja, 2007 rechts Unterschenkel. Mhm. Dann ein paar Wochen später hat der Doc mir gesagt, das heilt nicht. Die Durchblutung reicht nicht aus, um das selbstständig zu heilen. Also es selber schließt die Wunde. Mhm. Und hat immer wieder gesippt, also geeitert. Und ja, dann hat man mir gesagt, das müsste noch ein Stück höher amputiert werden. Wieder Operation, wieder. Nochmal Operation. Mhm. Und da war ich schon der Unterschenkel, da habe ich gedacht, naja, das geht, da machst du ein Stück, Prothese dran und dann geht das Leben weiter. Mhm. Ja, aber dann bin ich dann nach der zweiten Amputation wach geworden und dann war da noch, ja, so, ich sag mal, gerade mal 10, 12 Zentimeter vom Oberschenkel. Mhm. Da bin ich dann schon ganz schön im Keller gesunken, also sprichwörtlich. Und da hatte ich wirklich null Bock mehr da. Ich hätte, wenn ich gekonnt hätte, ich glaube, da wäre ich irgendwo aus dem Fenster gesprungen oder sonstiges. Ich hatte da irgendwo schon so ein bisschen abgeschlossen. So, und das andere Bein? Das andere Bein ging dann, war im Prinzip dasselbe. Bin mittlerweile dann medikamentös eigentlich ganz gut eingestellt gewesen, aber es war halt das linke war schon so arg befallen. Mhm. Und da ist es jetzt nur Unterschenkel amputiert. Bin sehr gut jetzt eingestellt und der Doc meint halt, also ich könnte 110 werden. Also damit, das passt alles wieder die Medikamente auch. Hast du heute noch, das hört man ja auch von amputierten Menschen, hast du Phantomschmerzen? Sehr, sehr, sehr starke. Was macht man gegen Phantomschmerzen? Es geht eigentlich nur mit starken Schmerzmitteln, die unterdrücken das ein bisschen. Mhm. Aber es ist, wenn mir das einer vorher erzählt hätte, ich hätte auch gesagt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da, wo nichts ist, kann man eigentlich auch nichts merken. Aber das hört man immer wieder. Wirklich, ich merke wirklich im rechten Bein den großen Zeh, als wenn da mir einer mit dem Hammer draufhaut. Aber genau extrem den großen Zeh, nicht den kleinen, den mittleren, sondern so genau kann man diese Glieder eigentlich im Kopf noch spüren. Wolltest du, Peter, über die Amputation hauptsächlich? Nein, gar nicht. Nein. Ich habe mich sehr, sehr stark erschrocken über mehr wegen diesem Fetisch. Und zwar habe ich dann dadurch meine Frau auch, wir sind getrennt lebend gewesen, also immer noch getrennt lebend, und habe dann über eine gewisse Internetseite, das ist so Handicap Love, das sind Leute mit Handicaps jeglicher Art. Mhm. Und da habe ich dann versucht, jemanden Neues kennenzulernen. Warst du zur Suche nach jemandem, der auch eine Behinderung hat? Jein, man kann sich da so ein bisschen austauschen. Ich habe mehr oder weniger einfach nur eine Unterhaltung gebraucht und auch wollte auch auf diesem Weg vielleicht jemanden kennenlernen. Und ja, dann hat mich dann im Profil steht dann auch von mir drin, dass was ich für ein Handicap habe. Und dann habe ich Zuschriften ohne Ende bekommen von Frauen, die nicht mich wollten, sondern nur mein Handicap oder mich mit meinem Handicap. Ah, verstehe. Die als Fetisch einen behinderten Mann haben wollen. Das ja, ist der Fetisch. Man sagt dazu Amelos. Also bei den Männern heißt das Amelos. Ja. Und bei den Damen sagt man Ameline. Und die. Das sind Frauen, ja. die stehen auf deine amputierten Beine. Die wollen nur mich mit meiner Amputation, sonst hätten die mich gar nicht angeschrieben. Und das macht, das Phänomen haben wir hier auch schon einige Mal gesprochen, das macht die Frauen dann, oder es gibt es umgekehrt ja ganz genauso, das erregt diese Frauen sexuell sehr. Ja, sie haben mir also am Telefon beschrieben, die Anfangszeit habe ich dann gleich aufgelegt, weil mich das so erschrocken hat, dass es überhaupt so kranke Leute gibt, für mich kranke Leute. Und im Laufe der Jahre habe ich dann doch mal, vielleicht war ich auch neugierig, hätte auch mal gerne so eine Frau kennengelernt. Aber es ist nie dazu gekommen. Aber am Telefon, diese ordinären oder auch zum Teil geilen Gespräche, was die mit meinem Stumpf alles anstellen wollten, wo sie sich die alle reinstecken wollten und wie sie mir das auch beschrieben haben. Die haben zum Teil, habe ich den Eindruck gehabt, dass die am Telefon einen Orgasmus gehabt haben. Die haben gestöhnt ohne Ende und es ist... Hat dich das, du hast mit denen also offensichtlich telefoniert, du hast dich nicht mit denen getroffen. Nein. Hast du das so als Phänomen dir angehört? Hat es dich angeekelt oder gar... auch sexuell irgendwie erregt? Nein, also anfangs hat es mich erschrocken, dass es so solche kranken Leute gibt. Und dann mit der Zeit hat man ja auch ein Verlangen nach einer Bekanntschaft, nach einer Dame, um die kennenzulernen. Denkt, dann ist mir das aber, ich wollte eigentlich eine Frau haben, die mich will und nicht mein Handicap. Und dann kam das... Also ich habe mich mehr geekelt davor. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich dann mit der Frau irgendwie was anfangen konnte. Aber wenn die Frauen dir am Telefon solche Sachen erzählen, wie sie sich vorstellen, wie sie deine Stümpfe irgendwo einführen, was empfindest du denn in diesem Moment? Also das Thema würde dann nächste Woche passen, Ekel. Einfach nur Ekel, weil ich... Wie oft hast du mit solchen Frauen schon telefoniert? Also extrem, ich denke, zwei waren ganz extrem, diese Richtung. Und dann gibt es auch dann wieder welche, die auf diese Mitleidbasis mich kennenlernen wollten, weil ich den Leuten, Frauen leid tat oder sonstiges. Mhm. Aber diese zwei Damen, die waren dann schon sehr extrem. Ich höre daraus, dass deine Grundeinstellung nach wie vor großes Befremden und Ablehnung ist. Ja, absolut, absolut. Mhm. Mit dem Leid anderer sich daran aufzugeilen, also das ist also für mich Abschaum. Was sagst du denn zu Menschen, vielleicht Männern, die ebenfalls so ein Handicap haben wie du, die sich aber eben darauf einlassen und das auch toll finden? Wie bewertest du denn das dann? Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich merke es ja auch bei den Frauen, in der Unterhaltung mit den Frauen, und die sagen ja auch zum Teil, dass denen das auch egal ist. Letztendlich sind sie froh, dass sie auf diesem Weg vielleicht doch überhaupt jemanden kennenzulernen. Oder die eine Dame sagte mir zum Beispiel, andere Männer stehen auf dicke, große Busen oder einen riesengroßen, fetten Hintern. Oder das ist auch ein Fetisch. Und die Frau, mit der ich da geschrieben habe, die hatte absolut nichts dagegen. Die war auch doppelt amputiert. Und sie fand das nicht so extrem wie ich. Also ich kann mich da... ich kann mich da nicht irgendwie... Ich muss ja sagen, mich befremdet es auch sehr. Schwierig ist der Fall, wenn beide damit einverstanden sind, dann darf man natürlich außenstehend nicht urteilen darüber. Nein. Generell befremdet es mich auch. Und wie du es gerade beschrieben hast, ist das schon sehr bizarr. Ja, weil es halt auch ist ja das Leid des anderen und sich daran aufzugeilen, das ist also für mich, unvorstellbar. Das heißt, du wirst dich gar nicht mehr auf diesen Plattformen weiter dann bewegen? Ich seit 8 Wochen in einer sehr, sehr, sehr festen Beziehung. Ah, Gratulation. Ich habe mich verliebt. Und diese Frau? Ich bin mit 56 Jahren, also einmalige Frau kennengelernt. Und aber Peter, jetzt die andere Frage von der anderen Seite. Du hast eine tolle Frau kennengelernt, du hast dich verliebt. Gibt es da nicht gerade am Anfang eine Scham, eine Hemmung, sich der Frau so zu zeigen, wie du bist? Komischerweise hatte ich diese Gedanken auch vorher. Aber ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Das ist, ich fühle mich gerade wie so ein 14-jähriger Junge. Mhm. Ich habe diese Frau am Telefon. Wir haben uns nach 4-5 Tagen hat sie mich schon besucht. Wir haben also die schönsten Stunden miteinander verbracht. Und das Thema Behinderung kam überhaupt nicht auf den Tisch. Das ist einfach da gewesen. Es ist, als wenn ich jetzt mit Beine da gewesen wäre oder ohne Beine. Das wäre eigentlich in dem Moment total Schnurz gewesen. Hattet ihr schon Sex miteinander? Ja, ja. Und, ja. Und zeigst du ihr deine Stümpfe auch ganz offen? Ich weiß nicht. Also wir sind beide splitternackt und ich mache mir keine Gedanken über mein Handicap. Dann ist es gut. Und sie, genau so, also die ist einfach... Und sie ist ganz, sie geht ganz normal und unbefangen mit dir um. Ich kann dir gar nicht vorstellen, kann dir gar nicht beschreiben, wie gut ich zufrieden, wie glücklich ich bin. Peter, eigentlich. Großes Glück. Ich gratuliere dir sehr herzlich dafür. Ich glaube, das ist nicht so einfach, jemanden zu finden. Nein. Sich denn auch, wenn man ein Handicap hat, bei dem man sich so fallen lassen kann und wo man so hundertprozentig akzeptiert ist. Herrlich. Toll. Also, es ist einfach kann ich nur jedem empfehlen. Es ist einfach nur schön. Ja. Ich gratuliere dir dazu, sehr herzlich. Ja, danke schön. Aber interessant, was du uns erzählt hast von der anderen Geschichte. Es gibt schon sehr viel merkwürdige Sachen im Bereich der Sexualität. Ja, das stimmt schon. Bisweilen vielleicht noch mal eine ganz kurze Sache. Die Leute, die jetzt zuhören, sie kommen mir immer so, die starren mich an, als wenn ich vom Mond oder vom Mars komme. Es ist einfach nur, wir sitzen nur im Rollstuhl, wir haben nur etwas weniger. Uns fehlt ein Bein oder auch zwei Beine, aber wir sind nicht krank oder wir haben keine Pest oder so. Das ist manchmal wirklich unausstehlich, wie die Leute uns anstarren. Ich habe die Erfahrung gemacht mit behinderten Menschen, dass man absolut normal mit jedem umgehen soll, egal ob man im Rollstuhl sitzt oder ob er ein Bein hat, zwei Beine oder was auch immer. Ja. Dass man das gar nicht groß thematisiert, man geht ordentlich miteinander um. Darum geht's. Junge Leute wirklich gehen da bestens mit um. Die heben mal die Hand hoch und sagen Hallo oder so. Aber die gucken dich an und fragen auch, also kann ich dir helfen oder brauchst du Hilfe? Mhm. Kann ich dir was zureichen? Ich sag mal so ab 50, 60, dann gucken sie nur noch. Dann, vielleicht können die da nicht mit umgehen. Peter, auf jeden Fall, ich wünsche dir viel Glück. Ja, du grüßt sehr herzlich deine Liebste von mir. Ja, mache ich. Und alles Gute. Ja. Tschüss. Komm an dir auch. Bis Dankeschön. Dahin. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Und wir sind jetzt verbunden mit der Jana. Und die Jana ist 39. Guten Morgen, Jana. Morgen. Morgen. Jana, weswegen rufst du an? Also ich rufe an, es geht um Verbrechen. Ich bin Opfer eines Verbrechens geworden. Was genau ist passiert? Ich bin mit 13 schon, bin ich sexuell missbraucht worden vom eigenen Vater. Über welchen Zeitraum? Von 13. Lebensjahr bis zum 18. Bis zum 18. Ging über 5 Jahre lang. In der Familie, in der eigenen Wohnung? Ja. Bist du das einzige Kind deiner Eltern? Ich habe noch 4 Brüder. Sind die auch betroffen gewesen? Nein, die sind Gott sei Dank verschont geblieben. Wo hat dein Vater das mit dir gemacht? Im eigenen Haus. Also der hat meine Brüder immer nach draußen geschickt zum Spielen und hat zu mir gesagt, ich sollte drin bleiben, damit ich noch lernen kann. Mhm. Also Hausarbeit, also meine Hausaufgaben machen sollte. Ich hätte die ja nicht gemacht. Und dabei wusste ich schon vorher, was er vorhatte. Habe ich schon vorher immer geahnt. Du hast das geahnt. Wenn ich als einziges Kind im Haus bleiben sollte. Als er das allererste Mal gemacht hat, hat er das übrigens im ehelichen Schlafzimmer gemacht? Ja. Das war das allererste Mal und zwar da an dem Abend, wo meine Mutter noch ins Krankenhaus gekommen ist. Als er das allererste Mal gemacht hat, da warst du immerhin schon 13 Jahre alt. Ja. Wie hast du das damals aufgenommen? Was hast du gedacht? Ich habe nur Schmerzen gehabt. Dir war klar, dass da ein großes Unrecht passiert und dass dir ein großes Unrecht passiert? Ja, das war mir sofort klar. Wie oft hat er es dann gemacht? Das kam mehrmals die Woche vor. Wenn ich Pech hatte, sogar fast täglich. Er hat mit dir geschlafen? Ja. Hat er ein Kondom benutzt? Nein, gar nichts. Bist du mal schwanger von ihm geworden? Ich sag jetzt mal so, der Verdacht war da, so wie meine Mutter reagiert hat. Der Verdacht war da, aber du warst nicht wirklich schwanger? Keine Ahnung, also weiß ich nicht. Ich hatte jedenfalls auf einmal so eine Art Blutsturz und auf einmal so einen Klumpen gehabt, aber da ist nie irgendwie, ich habe keine Ahnung, was da wirklich jetzt wahr ist, weil man hat mir ja nie was gesagt. Wir kommen mal zu deiner Mutter zurück. Glaubst du, dass deine Mutter das nicht mitbekommen hat? Doch, ich glaube mittlerweile daran, dass sie es mitbekommen hat. Du sagtest, beim ersten Mal war sie im Krankenhaus, aber irgendwann kam sie ja dann wieder nach Hause. Genau. Hat er das auch gemacht, während die Mutter im Haus war? Das war nicht, aber meine Mutter hat das, denke ich mal, geahnt irgendwie. Wie war dein Verhältnis damals so als Jugendliche zu deiner Mutter? Wie der Kontakt zu meiner Mutter war? Genau, wie dein Verhältnis zu deiner Mutter war. Eigentlich ganz gut. Warum hast du deiner Mutter das nicht erzählt? Weil genau das eingetroffen ist, was ich nicht geahnt hatte. Meine Mutter hat mir nicht geglaubt. Ach, du hast es ihr Lügnerin dargestellt. Das heißt, du hast es ihr irgendwann erzählt? Ich habe sie erzählt, da war ich 18, da war ich nicht mehr zu Hause. Und da habe ich es ihr irgendwann mal erzählt und sie hat gesagt, ich würde spinnen, das hätte mein Vater nie gemacht. Und diese Ahnung hattest du schon früher und hast es deshalb auch nicht... Die hatte ich schon früher und deswegen hatte ich ihr das nicht erzählt. Hat dein Vater dir gedroht, dass du nichts erzählen sollst? Ich sollte das nicht erzählen, weil dann würde ich eine Trachtbrücke kriegen oder er würde wieder auf meine Mutter losgehen. Also ich wollte auch meine Mutter damit schützen. Was denkst du im Nachhinein, dass deine Mutter A... dich nicht wirklich geschützt hat, denn ich glaube auch, eine Mutter muss das merken, wenn so etwas mit dem Kind passiert und vor allen Dingen, dass sie das dann noch abgestritten hat. Wie siehst du es heute? Also ich sehe es ganz einfach heute. Meine Mutter ist nicht mehr meine Mutter, sage ich jetzt mal so für mich. Ich habe den Kontakt zu ihr abgebrochen und ich lebe damit mittlerweile ganz gut, weil meine Mutter, ich habe vor circa 10 Jahren versucht, Kontakt zu ihr aufzubauen. Den hatten wir auch kurz, bis ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Erstmal müssen meine Mutter und ich drüber reden. Damals dann hatte ich den Kontakt wieder zu ihr abgebrochen, weil sie davon immer noch nichts wissen möchte, obwohl ihr Mann bereits nicht mehr lebt. Dein Vater, dein Erzeuger, dieser Mann, ich nenne ihn mal einfach diesen Mann, ja. Der ist dann verstorben? Der ist dann verstorben, ja. Hast du das damals erfahren, als er verstorben ist? Ich hatte das durch meinen Onkel erfahren. Wie hast du das empfunden, als du die Todesnachricht gehört hast? Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe hinterher Freunde eingeladen und habe eine Flasche Sekt geöffnet. Und ich glaube, das kann... Ich habe mich gefreut darüber. Ja, ich finde, das ist auch nicht verwerflich. Ich glaube, das kann jeder verstehen. Ja. Hast du denn damals, Jana... Nachdem du mit 18, ich gehe mal davon aus, dass du mit 18 aus dem Haus gegangen bist. Ja. Hast du denn nicht mal darüber nachgedacht, ihn anzuzeigen? Ich habe ihn sogar angezeigt. Ich war 18, da lief die erste Anzeige. Ich habe von der Staatsanwaltschaft einen Brief zurückerhalten, dass die Anzeige unterm Tisch fallen gelassen wird, sage ich jetzt mal. Weil er angeblich schon zu krank gewesen ist, um das zu tun. Was ja für ein Opfer von einem Verbrechen ein ganz schlimmer Schlag ist, glaube ich, wenn man das dann... Ja, und dann war ich 24 und habe ihn nochmal angezeigt. Aber diesmal mit einer Anwältin, mit einer guten Anwältin. Ja, und dann? Und da hat man mir endlich geglaubt, es sollte zu einer Anhörung kommen. Nur kurz vorher ist er gestorben. Mhm. Hast du damals auch, als du ausgezogen bist, gleich den Kontakt auch zu deiner Mutter abgebrochen? Ich habe gleichzeitig zu allen, zu der ganzen Familie Kontakt abgebrochen. Wenn man über so viele Jahre so ein Leid erfahren hat und wenn man so verletzt worden ist als junges Mädchen, ja. Hast du später oder bis heute überhaupt einmal schöne Sexualität erleben können? Seit einem halbes Jahr. Seit einem halben Jahr? Was seit einem halben Jahr. Bis vor einem halben Jahr war das überhaupt nicht mehr möglich. Hast du eine Therapie gemacht? Ich habe eine Therapie gemacht, aber die Therapie war nicht das Ausschlaggebende, dass ich vor einem halben Jahr das erste Mal das zulassen konnte. Also die Therapie hat mir da nicht wirklich weitergeholfen. Also das war, sage ich jetzt mal, die Person selber, sage ich mal. Das heißt, das ist ein Mann, den du, oder eine Frau, ich weiß das es nicht. Ein Mann. Ein Mann, ein Mann den du liebst und dem du vertraust und der dir vertraut. Wir sind nicht fest zusammen, aber es ist eine sehr enge Vertrauensverhältnis da, einfach. Ich möchte nochmal auf die Mutter zu sprechen kommen. Du hast dann mit 10 Jahre später ungefähr nochmal Kontakt mit ihr aufgenommen. Ja. Und da war auch kein Gespräch möglich. Nein. Absolut nicht. Und jetzt bist du heute 39, es sind fast wieder 10 Jahre vergangen und du hörst nichts von der Mutter? Nein, ich möchte auch von der Frau nichts mehr hören. Ich habe jetzt ein neues Leben und das alte Leben lasse ich hinter mir einfach. Kannst du dir das erklären, dass eine Mutter auch nach so langer Zeit sich dem Kind, also der Tochter gegenüber, du bist ja ihr Kind, nicht öffnen kann? Nee. Würdest das du, kann sie nicht. Das kann sie auch heute noch nicht. Was glaubst du, was dahinter steckt? Warum ist das so? Ich habe keine Ahnung. Also sie wirft mir, denke ich mal, vor, dass die ganzen Freunde aus Lenzen, da wo ich gewohnt habe, einfach den Kontakt zu meiner Mutter und zu meinem Vater abgebrochen haben. Weil du das bekannt gegeben hast, was weil da passiert ist. Ich das bekannt gegeben habe, ja. Und? Die haben alle nur mit dem Finger auf meinen Vater gezeigt und gesagt, da gehen wir nicht mehr hin. Aber wie schlimm, wenn sie couragiert wäre, dann hätte sie doch zu ihrem Kind halten müssen und dann hätten alle nicht auf sie gezeigt, sondern nur auf den Vater gezeigt. Genau. Und die haben auch auf meine Mutter jetzt mitgezeigt, weil sie nicht hinter mir stand. Du hast gerade von deinen Brüdern erzählt, da gibt es noch Brüder. Ja. Wie stehen die denn zu dir? Gar nicht. Gar nicht. Sven, mit denen habe ich zwar Kontakt, also mein Bruder, der Zweitjüngste, also zu denen habe ich zwar guten Kontakt, aber er glaubt auch die Geschichte bis heute nicht. Das Problem bei ihm ist, dass er eben halt auch eine Behinderung hat. Und er liebt seinen Vater. Und die anderen Brüder, glauben die dir ebenfalls nicht? Der Jüngste, denke ich mal, schon irgendwo in gewisser Weise, aber die beiden Älteren, also mein Zwillingsbruder und der andere nicht, der Älteste, glauben mir definitiv nicht. Das heißt, im Prinzip hast du deine gesamte Familie verloren? Im Grunde genommen schon, aber ich habe ja jetzt ein neues Leben. Und darüber bist du sehr froh und glücklich, verständlicherweise? Ja, und da gibt es, ich weiß nicht, ob ich das jetzt mal ihm sagen darf, der hört nämlich mit. Ja. Hoffe ich jetzt jedenfalls. Mhm. Ich wollte mich bei jemandem eben halt, besonderem, das ist der Karin, bedanken, dafür, dass er mir sehr in den letzten halben Jahr viel für mich da gewesen ist. Ja. Und auch mir sehr viel geholfen hat. Das ist toll, Jana, dass das noch jetzt rübergekommen ist, weil die Sendung ist ja gleich vorbei und ich hoffe, dass er zugehört hat oder zugeschaut hat. Das hoffe ich auch, weil die ist mir in den letzten halben Jahr sehr wichtig geworden. Also eine schlimme... Ich auch ein sehr engen Vertrauensverhältnis habe. Ja, eine sehr schlimme und sehr traurige Geschichte, aber jetzt mit einem positiven Ausgang. Dir geht es den Umständen entsprechend gut oder sehr gut und darüber freue ich mich sehr, Jana. Danke für deinen Anruf und ich wünsche dir alles Gute. Und wenn du magst, ruf dich meine Psychologin gleich nochmal kurz an. Ist ja vielleicht nicht schlecht. Ja, aber obwohl ich habe ja eigentlich... Okay, dann ist das völlig klar, du rufst sie nicht an. Alles okay. Gute wünsche ich dir. Tschüss, Jana. Ciao. In der Technik heute nach Dennis Eickmeier. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.